dann ist es Nacht. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 25. Juni 2011. Willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland. Día 19, 19J, y aquí mucha gente. Estamos ahora en el centro de Barcelona, nos acercamos a la Plaza Cataluña, son las 5 menos un minuto. Salud. Mucho ambiente. Indignados. ¿Qué propones? Yo, la destrucción del sistema tal y como lo conocemos para crear cosas nuevas desde una base más justa, asamblearia y más de proximidad. Ah, para mí ha sido un éxito total, ¿sabes? Un rotundo del pueblo que ha salido a la calle y que la violencia que se inventaba en los medios de comunicación, para nada, ahora mismo creo que se ha dado mucho cuenta de la gente de que para nada somos violentos y que la violencia no nos representa y que el pueblo tiene muchas cosas que pedir y por eso estamos aquí todos. Mucha gente se pregunta cómo va a seguir todo esto, ¿alguna respuesta? Esto sí, mira, yo que soy justamente de un pueblo, en nuestro pueblo hicimos ayer hoy el viernes la primera asamblea y desde a partir de ahora ya seguiremos y a empezar a hacer propuestas y acciones para que empiece esto a seguir. Así que habrán estructuras duraderas, diríamos. Sí, y repartidas. Que no sea todo en Plaza Cataluña porque están dando un poco de mala imagen, que no es para el movimiento nada su realidad. Y el movimiento está creciendo y se está extendiendo. La pancarta pone sin compartir no puede haber justicia, sin justicia no puede haber paz y eso es todo. Són desenes de milers de persones que estan protestant pacíficament al contrari de tot el que havia insinuat el govern. Per tant, un èxit absolut i moltes boques hauran de callar i reconèixer la realitat. Ets de la Garrotxa, ¿verdad? Soc de la Garrotxa, sí. Pues una abraçada. Eh? Moltes gràcies, igualment. Adeu. Us escoltem des d'allà. Soy de la Garrotxa también, ha hablado en representación mía ya. Sí, pero di alguna valoración, eres un individuo con vos. Claro. Pues que muy guay, que ha venido mucha gente, que hay gente muy distinta, gente de todas partes y que esto es todo empezar. Sí, jo quan he sortit a Esplugues m'he emocionat, hi havia molta gent i hem baixat caminant i tal, bé, molt tranquil·la i molt festiva. 2.000 euros per un polític honest, que respecti els drets. Polítics igual, violadors de drets, no més violadors de drets. República cap retallada. Monarquia, activa sí, passiva no. Paga la televisió, encén el cervell. Les persones més importants que els euros. Per què te manifestes, Virginia? Digo que sí a todo lo bueno. No nos recortéis nuestros derechos, recortar vuestros privilegios. Somos de Radio Contrabanda FM, Radio Libre aquí en Barcelona. Us escoltem des d'allà. Todo está por fer y nada es posible. Si es el Fuchs ahí o la policía. No tiene un micrófono gigante. Sí, deben ser mal. Deben ser mal. conseguir es empezar a darnos cuenta que hay que crear para el presente y dejar de luchar para el futuro, porque el futuro no existe. Lo único que existe es el presente. Massenhaft und friedlich protestierten hunderttausende Menschen am vergangenen Sonntag, dem 19. Juni, in ca. 50 spanischen Städten gegen den Sozialabbau der Herrschaftsparteien und ihrer Parlamente. Angesichts der Versuche von Seiten der Regierungen, die massenhaften Proteste der letzten Tage und Wochen zu kriminalisieren, war die Antwort der Demonstranten noch mehr Empörung, die fantasievoll und auch witzig ihren Ausdruck fand. Privilegien der Herrschenden beschneiden und nicht den Sozialhaushalt. Für so viele Diebe gibt es nicht genug Beute, in Anspielung auf die Plünderung der Rathäuser und der Rathauskassen durch korrupte Lokalpolitiker. No hay pan para tanto chorizo. Sie repräsentieren uns nicht und Puig zurücktreten. Puig ist der Name des Polizeichefs der katalanischen Landesregierung, der den blutigen Knüppeleinsatz gegen friedliche Demonstranten und Protestierer zu verantworten hat, bei dem es vorletzte Woche zahlreiche Verletzte gab. Sie sollen ihre Krise selber bezahlen oder wir bezahlen ihre Krise nicht, waren die beliebtesten Parolen der Demonstranten. Um 17 Uhr sollte die Demo losgehen, doch aufgrund der enormen Beteiligung konnte sich der Großteil der Leute erst Stunden später in Bewegung setzen. Circa 275.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren es an diesem von feinem Nieselregen beherrschten warmen Spätfrühlingsnachmittag. Rathaus und Polizei rechneten am nächsten Tag die Zahlen der Demo in ihrer üblichen Manier wieder auf 50.000 oder 75.000 herunter. Und es schwant einem Böses. Wenn wir uns vorstellen, dass die gleichen Leute ja auch mit unseren Steuergeldern und den Haushaltszahlen rechnen. Wenn sie bei so offensichtlichen Dingen schon Zahlen fälschen und lügen, wie mag es da erst bei den Summen aussehen, in die wir gar nicht oder nur erschwert Einblick haben? Jedenfalls, es herrschte eine wunderbare Stimmung. Junge Menschen waren zum Teil den ganzen Tag schon zu Fuß aus den umliegenden Dörfern herbeigewandert, um ihren Unmut und ihre Empörung Ausdruck zu verleihen. Ausdrücklich wurde sowohl von der Demoleitung als auch von unzähligen Teilnehmern die Gewalt abgelehnt. Für die Zwischenfälle der letzten Wochen wurde sowohl die Polizei als auch in die Proteste eingeschleuste Provokateure verantwortlich gemacht. Zu Beginn der Demo gab es übrigens einen kleinen Zwischenfall. Mehrere Zivilpolizisten, die schon im Internet als solche entlarvt wurden, denn es existieren Filme mit ihren Gesichtern, versuchten sich in die Demospitze hineinzuarbeiten, was jedoch von den Ordnern der Demo verhindert wurde. Sprechchöre, Gesänge, Gepfeife und Applaus. Unter diesem Getöse wälzte sich dann stundenlang der Zug der Demonstranten von der Plaza Catalunya über Urquinaona, die Via Laietana runter bis zum Palast der Zivilverwaltung, wo der Prozesszug sein Ende fand. Das Neue und Interessante an diesem Massenprotest ist aber, dass weder Parteien noch Gewerkschaften noch etablierte Organisationen über ihre Infokanäle zu dieser Demo aufgerufen haben, sondern es waren die Leute selbst, die sich über alternative Medien und Internet verständigt hatten. Bemerkenswert auch die hohe Beteiligung von jungen Menschen und Jugendlichen, deren fröhliche Gesichter überall in den Straßen zu sehen waren. Denn sie sind es, deren Gegenwart und Zukunft von unfähigen, korrupten, allein ihre Privatwirtschaft und Banken bedienenden Politikern wortwörtlich verspielt und verzockt wird. Die Zukunft dieser jungen Leute wird wortwörtlich verspielt und verzockt. Denn der Druck der Märkte und Börsen heißt ja nichts anderes, als dass Staat, Rathäuser und Landesregierungen ihre Haushalte dem Verwertungszyklus der Spekulation an den Börsen hinwerfen. Ein perverses, kriminelles Spiel, bei dem die Interessen einiger weniger Milliardäre und Zockerkönige über das Allgemeinwohl von Milliarden Bürgern gestellt werden. Demokratie para los políticos ha vuelto el caballo de Troya para nosotros y les devolvemos el regalo. Entonces será una especie de urna donde la gente puede votar, pero ¿votar qué? Votar. ¿Cuál es la sátira? La sátira es que este tipo de votación nos la regalamos. Si es solo se trata de votar una vez al año, no queremos esta democracia, queremos algo. Muy bien. Entonces la gente puede votar cualquier cosa o que están escribiendo en las papelitos. En blanco, hay votos de todo tipo. Y todo esto manifiesta una persona ha metido algo en la urna y le vamos a meterlo delante del Parlamento. Por ejemplo, ¿sí? Podría haber hecho. Vale, muchas gracias. A ti. Chao. Acábate el broquil. Acábate el broquil. Es vorbei. Noch nie zuvor in der Geschichte war die Jugend Spaniens derart ins Abseits gedrängt. 45% sind ohne Job und die, die einen Job haben, gehören zum Prekariat mit sogenannten Müllverträgen und Minilöhnen. Niemals in ihrem Leben werden diese jungen und zum Teil hochqualifizierten Menschen sich eine eigene Wohnung leisten können oder eine Familie im klassischen Sinne gründen. Spanien, Barcelona, Katalonien, 19. Juni 2011. Ein Land unter der Diktatur der Märkte und der Wucherzinsbarone. Und immer mehr Menschen rufen, es reicht, Schluss, Stopp. Telefonica, die halbstaatliche Telefongesellschaft, erzielt gerade Rekordgewinne, kündigt gleichzeitig aber Massenentlassungen an. 6.500 Arbeiter und Arbeiterinnen sollen auf die Straße gesetzt werden. So sagt Bell, ein junger Mann. Ein anderer, etwas älterer Mann, erklärt empört, wir haben Lohnkürzungen in Kauf genommen, weil man uns sagte, dass so unsere Arbeitsplätze gerettet würden. Jetzt fliegen wir selber auf die Straße. Alles war eine Lüge. Auf die Frage, wie es nun weitergehen soll, erklärt mir ein junger Mann, die Zukunft wird basisdemokratisch werden. Wir werden uns auf Stadtteilebene organisieren, in Bürgerversammlungen. Auch in vielen anderen Städten, in und außerhalb Spaniens, gab es am 19. Juni, am vergangenen Sonntag, Protestdemos gegen den Sparkurs bzw. die Plünderung der Staatshaushalte. In Madrid waren es 150.000. Ein Motto war, sie nennen es Demokratie, aber es ist keine. Lo llaman democracia y no lo es. Die einzige Gewalt geht vom System aus, riefen Tausende in Andalusiens Städten. Besonders die Bankiers wurden angeklagt. En los paraísos fiscales hay mucho dinero para hospitales. In den Steuerparadiesen liegt genug Geld für Krankenhäuser. Eine Anspielung auf die Komplizenschaft von Regierungen und Steuerhinterziehern aus Wirtschaft und Finanzwelt. 80.000 waren es in Valencia, der spanischen Stadt, in dessen Regionalparlament und Regierung, Politiker, die unter Korruptionsanklage stehen, die Regierungsgeschäfte immer noch leiten. Hier ist niemand korrupt, riefen die Demonstranten ironisch aus. Zehntausende waren es auch in Galicien, 20.000 in Zaragoza. Am morgigen Sonntag wird die FIFA-Frauen-WM 2011 offiziell in Berlin mit dem Auftaktspiel zwischen Deutschland und Kanada eröffnet. Doch schon am Abend zuvor soll die Fußballwelt nach Frankfurt schauen. Die Stadt will mit einer spektakulären Eröffnungsshow am Mainufer ein erstes Ausrufezeichen setzen. Ähnlich wie beim Deutschen Turnfest 2009 wird rund um eine schwimmende Bühne eine 30-minütige Multimedia-Show mit Artistik, Tanz, Licht und Musik dargeboten. Und natürlich darf bei der Show unter dem Titel Fußballzauber Main auch die Pyrotechnik nicht fehlen. Ohne Feuerwerk geht's in Frankfurt nicht, das sagt Projektleiter Thomas Feder von der Frankfurter Tourismus- und Kongress GmbH. Fußball hat sich verändert, seit Birgit Prinz das erste Mal gegen Kanada gespielt hat. Als sie 1994 ihr DFB-Debüt gegen die Nordamerikanerinnen feierte, da gab es noch keine Orakelkraken, die medienträchtig die Spielausgänge vorhersagen sollten. Es wurde noch nicht über die Nagellackfarben der Nationalspielerinnen debattiert und gespielt wurde vor ein paar hundert Zuschauern, nicht vor 70.000, wie beim Eröffnungsspiel der Heim-WM am Sonntag, 18 Uhr, wenn es wieder gegen Kanada geht. Was sich nicht verändert hat, Birgit Prinz ist immer noch da. Die Frankfurterin wird das deutsche Team am Sonntag als Kapitänin auf den Rasen des Olympiastadions führen. Es wird ihr 213. Länderspiel sein. Eigentlich ist eine Frauennationalmannschaft ohne Birgit Prinz nicht vorstellbar. Aber möglicherweise muss man sich schon während der WM an diesen Gedanken gewöhnen. Die 33-Jährige steht nach für sie schwachen Vorstellungen in den Testspielen unter besonderer Beobachtung. In den 4 Partien hat sie keinen einzigen der 15 deutschen Treffer erzielt. Im Abschlusstest gegen Norwegen wirkte sie übermotiviert, hatte zahlreiche unglückliche Aktionen. Bundestrainerin Silvia Neid hat mit Jungstar Alexandra Popp, mit Inka Grings, Celia Occhioni, Da Mababi und der gegen Kanada verletzt fehlenden Martina Müller die freie Auswahl an Klassestürmerinnen im Aufgebot. Noch ist Prinz als Kapitänin, als Leitfigur des Teams unantastbar. Torfrau Nadine Angerer, auch eine der Erfahrenen in der Mannschaft, nennt sie unglaublich wichtig für das Team. Prinz sei im Moment nicht wegzudenken aus der Elf. Ihre Führungsrolle in der Mannschaft ist ohnehin unumstritten. Aber sie weiß selbst am besten, dass in einem WM-Turnier auch die beeindruckendsten Erfolge der Vergangenheit nichts zählen, wenn die Stürmerin keine Tore macht. Für den DFB zählt bei dieser Weltmeisterschaft im eigenen Land nur der Titel. Und wenn man dafür im Turnierverlauf die Stammspielerin Prinz opfern müsste, würde Bundestrainerin Silvia Neid es wohl tun. We'll be right back. Wenn man bedenkt, dass Frauenfußball bis Anfang der 70er Jahre in Deutschland und in vielen anderen Ländern offiziell verboten war, dann muss man sagen, da hat sich doch einiges getan im Sport, im Frauensport. Birgit Prinz, die Musterspielerin der deutschen Frauenfußballnationalelf. Also ganz im Ernst, das ist wirklich eine der größten Sachen für mich. Also ich freue mich riesig, dass das Stadion voll sein wird. Endlich mal in Berlin vorm vollen Stadion zu spielen, die Leute kommen wegen uns, ist für mich ein absolutes Highlight und ich erlebe es auch nicht als Druck. Also wenn wir wirklich schlecht spielen sollten, ob dann ein paar mehr oder ein paar weniger pfeifen, macht mir dann auch nichts aus. Aber wenn wir gut spielen, wovon ich ausgehe, dann ist es irgendwie wesentlich cooler, wenn über 70.000 Zuschauer einfach jubeln und sich freuen und eine Welle machen, als wenn es nur 150 sind. Birgit Prinz freut sich auf das Eröffnungsspiel gegen Kanada am morgigen Sonntag. Und uns zugeschaltet in Berlin ist nun Kerstin Karefrikes. Hallo Kerstin. Hallo. Kerstin, die Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft war sehr lang, 2 Monate. Sind Sie froh, dass es am Sonntag jetzt endlich losgeht? Ja, definitiv. Also die Vorbereitung war wirklich sehr, sehr intensiv, sehr, sehr lang. Und ich glaube, jede Spielerin freut sich jetzt, dass es losgeht. In dieser Vorbereitung gab es 4 Testspiele, 4 Siege, 15:0 Tore. Inwieweit stärkt das das Selbstvertrauen der Mannschaft? Ja, natürlich ist es ein gutes Gefühl, wenn man die Testspiele schon erfolgreich bestreiten konnte. Und natürlich gehen wir mit breiter Brust jetzt in das erste Spiel. Das Stadion in Berlin wird ausverkauft sein mit ca. 75.000 Zuschauern. Eine seltene Kulisse beim Frauenfußball. Wie wird das sein, wenn Sie einlaufen? Werden Sie das genießen können oder ist die Anspannung dafür zu groß? Ja, ich hoffe doch sehr, dass wir es genießen können. Das werden wir auch mit Sicherheit genießen. Also das ist wirklich so ein außergewöhnliches Erlebnis, was wir da erleben dürfen. Und ich glaube, da freut sich jede Spielerin drauf und da arbeiten wir auch drauf hin. Ihr seid jetzt schon ein paar Tage in Berlin. Wie ist denn die Stimmung in der Hauptstadt? Ja, sehr, sehr gut. Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Wir sind sehr, sehr gut aufgenommen worden. Und man merkt halt schon, dass in der Stadt auch so eine gewisse Vorfreude herrscht. Und ja, das auch hier die Bevölkerung eigentlich das Eröffnungsspiel entgegenfiebern. Sie sind schon sehr lange dabei, waren 2003 Weltmeisterin, 2007. Können Sie mal kurz beschreiben, wie sich der Frauenfußball in diesen Jahren jetzt entwickelt hat? Ja, ich glaube, dass einfach die Leistungsdichte enger geworden ist, dass es mehrere Mannschaften gibt, die wirklich Weltmeister werden können und dass der Frauenfußball insgesamt natürlich auch viel, viel athletischer geworden ist. Welche Mannschaften können denn Weltmeister werden? Was sind die Hauptkonkurrenten? Ja, ich denke, die USA, Brasilien und vielleicht auch eine skandinavische Mannschaft wird mit Sicherheit oben mitspielen. Und vielleicht auch noch 1, 2 Überraschungsmannschaften, die noch nicht so ganz absehbar sind. Kerstin, bei der Fußball-WM der Herren gab es den berühmten Kraken Paul. Jetzt gibt's Paula, seine legitime Nachfolgerin. Und stellen Sie sich vor, die hat heute auf einen Sieg Kanadas getippt. Was sagen Sie dazu? Wir werden versuchen, ja, das Gegenteil zu beweisen. Wir hoffen, dass die Krakin Paula nicht so eloquent ist und fachlich versiert wie der Krake Paul. Herzlichen Dank, Kerstin, und viel Glück für das Turnier. Dankeschön nach Berlin. Die Krakin Paula hat also gegen die deutschen Damen getippt. Mal gucken, ob Kerstin Garefrekes recht haben wird. Sie wollen das Gegenteil beweisen. Deutschland-Kanada, morgen. Immer diese Widersprüche. Ich bin mindestens ein Schurkenstaat und 2 Schuldmaschinen und eine Telefonzelle voller H&M-People. Die schönste Zeit meines Lebens war leider im Filmriss. 8 Jahre Realzeit habe ich dafür gesessen oder besser gebüßt und wie besessen vergessen. Im Hamsterrad auf meinem Weg nach oben und hege Verdacht auf Verrat. Und dann gehe ich nach innen und misstraue letztendlich den inneren Stimmen. Später weit unten wird mir klar, mir fehlen Beweise für dieses Mal. Immer diese Widersprüche, Widersprüche, Widersprüche. Oh, immer diese Widersprüche, diese verdammten Widersprüche. Schuldmaschinen und ein Schurkenstaat und der große Grinser auf Canossafahrt. Die schönste Zeit meines Lebens war leider im Filmriss. 2 Wochen Redezeit habe ich dafür gehasst, die Stimme eingebüßt und dann den Einsatz verpasst. Beim Morgen der sanften Überredungskunst bescheinigen die Brüder mir gute Führung. Wir machen Picknick im Kaufen, deklinieren Konfessionen, besprechen Wahnsinn und Depressionen. Es geht mir gut, liebe Mutter, mach dir keine Sorgen mehr. Die verdammte Welt schiebt ihr Wägelchen ja doch irgendwie durch den Kalender. Immer diese Widersprüche. Widersprüche, Widersprüche. Oh, immer diese Widersprüche. Und auch manchmal die Selbstzweifel. Und dann noch mehr Zweifel. Und noch mehr Zweifel. Und noch mehr Zweifel. Aber vor allem immer diese Widersprüche. Widersprüche, Widersprüche. Und dann noch die verdammte Melodie. Und der Text ist so lang, das kann doch nicht zusammengehen. Widerspruch und Popsong. Scheinbar wichtigen Menschen, wie sie in ihren dunklen Anzügen durch die kleine Einkaufsstraße im Ort schlendern. Die große FIFA ist zu Besuch im beschaulichen Sinsheim und den Leuten gefällt's. Ja, Sinsheim verändert sich halt, das merkt man schon. Dass langsam da was auf Sinsheim zurollt. Alle freuen sich, der Countdown kommt näher. Freue mich eigentlich, dass man das erleben darf. Und die Begeisterung merkt man auch in der umliegenden Dörfer, dass sie Fähnchen in der Auto haben und so. Doch, ist eigentlich schon gut. Neben den offiziellen Plakaten und Fahnen in FIFA Orange haben die Sinsheimer ihre eigene WM-Dekoration aufgebaut. Überlebensgroße Fußballerinnen aus Sperrholzplatten ausgesägt, handbemalt und vor allem kostengünstig. Das ist wichtig für den schmalen Haushalt von Oberbürgermeister Rolf Geinert. Wir sind provinziell und wir kokettieren auch mit dem Provinziellen. Wir wollen die Kleinsten sein. Wir wollen klein, aber fein sein. Und ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares in den anderen Austragungsorten. Und es wird Sinsheim klein, aber fein. Gerade mal 13.000 wohnen in der Kernstadt, gut 20.000 in den Gemeinden drumherum. Sinsheim ist mit Abstand der kleinste WM-Austragungsort, den die Chefin des Organisationskomitees Steffi Jones längst ins Herz geschlossen hat. Ja, super herzlich. Wir hatten in noch keinem Spielort so eine Stimmung und das zeigt einfach, dass die Menschen wirklich sportbegeistert sind. Also ich fühle mich hier pudelwohl und freue mich auch schon auf die Spiele in Sinsheim, die ja auch schon fast alle ausverkauft sind. Sehen Sieger aus. Unsere Fußballdamen im Mini-Format. In voller Montur und mit den 2 Weltmeistersternen. Pünktlich zum Start ist sie da, die WM-Barbie. Der neueste Fanartikel. WM 2006 in Deutschland. Millionen Menschen feiern mit Cowboyhut, Blütenkette, fahren am Auto. Egal, Hauptsache in Schwarz-Rot-Gold. Selbst Fußballmuffel werden da zu Vollblutfans. So ganz will der Fußballfunke dieses Mal noch nicht überspringen. Ich persönlich kaufe keine Fanartikel, da ich keinen Frauenfußball schaue und auch beim Männerfußball kaufe ich eigentlich keine Fanartikel. Irgendwie ist das nicht so spannend wie die Fußballmänner-WM, weil für uns Frauen natürlich die Männer ein bisschen interessanter sind, wegen ne, der Männer und so und wie hübsch sie sind und so. Ja. Ich habe noch von der letzten Euro und noch von der Weltmeisterschaft reichlich. Das kann man für die Damen mitverwenden. Ein bisschen mehr kann aber nicht schaden, finden die Supermärkte und schaffen Fußballatmosphäre. Unterstützung für unsere Damen, vor allem aber Hoffnung auf steigende Umsätze. Ja, die Atmosphäre entsteht immer dann, wenn die Fußball-Länderspiele stattfinden. Man merkt also schon, dass die Leute dann gezielt bestimmte Waren kaufen, Chips, Bier, Wasser und so weiter und so fort. Und dass auch viele schon mit Fanartikeln einkaufen kommen, also das merken wir schon. Die vergangenen WMs waren ein Erfolg, sagen die Händler. Und auch jetzt geht es so langsam los. Am besten verkaufen sich die Klassiker. Bunte Schminke und die Blümchenkette, wie auch bei der Männer-WM. Zum Glück nicht mehr wie bei den Männern, das Trikot. Tailliert und erstmals mit eigenem Design. Für viele ein Grund zuzuschlagen. Natürlich haben wir eine spezielle Damen-WM-Fläche geschaffen mit Fußballtor und allem drumherum. Haben unsere eigenen Fan-Trikot-T-Shirts, wir haben die Original-Trikots der Damen und wir haben auch die Fußball-WM-Damen-Barbie. Die kann's kaum erwarten und wir auch nicht. In 2 Tagen geht's los. Sommermärchen 2. Dieses Mal bitte mit Titel. Mein hungriges Herz durchfährt ein. Ja, das war die Gruppe Mia. Wunderschönes Lied, wie weit willst du gehen? Und wir hatten Ihnen, meine Damen und Herren, natürlich einige Eindrücke von der Frauenfußball-WM geschildert, um zu zeigen, da ist doch Stimmung, der Frauenfußball hat doch ganz schön einen Sprung gemacht vom Nichts, vom unterdrückten Nichts, in eine breite Öffentlichkeit. Lässt sich natürlich auch toll vermarkten, junge Frauen, die sportlich etwas leisten, die kann man natürlich auch gut durch den Showmarkt und durch die Merchandising-Boutiquen ziehen. Immer an einer Welt, die du nicht verändern wolltest. Und Das war Maike Rosa Vogel. So heißt die junge Liedermacherin. Und das war eines ihrer Lieder von dem neuen Album, Unvollkommen. Das ist bereits am 8. April erschienen. Und über diese junge Dame lässt sich doch einiges sagen. Zum Beispiel Vanity Fair, Rolling Stone, Musik Express und Radio 1. Namhafte Musikkritiker sind sich sicher, dieses Album muss gehört, gekauft und weitergereicht werden. Maike Rosa Vogel vereint ungeahnte gemeinsame Nenner und spaltet doch die Gemüter. Dabei finden die einen sie so richtig doof, die anderen verkriechen sich in ihrer Bude, lesen alte Tagebücher, dudeln ihre Musik rauf und runter und finden sie einfach nur lebensrettend. Wieder andere behaupten, vertrickste Streicherarrangements und eine uneitle Stimme seien der Beweis dafür, dass die Pop-Akademie in Mannheim nicht ganz für die Füße ist. Wie dem auch sei, Maike Rosa Vogel ist gekommen, um zu probieren. Kleiner Spaß, gekommen, um zu bleiben, gekommen, um zu probieren. Sie ist also gekommen und sie wird noch weiter ausprobieren, was geht. Sie will glücklich machen. Musik darf schräg sein. Musik darf glücklich machen, Herzen berühren, einen an der Hand nehmen und was erzählen. Auch mal was besser wissen. Ein bisschen kitschig sein und naiv sowieso. Musik darf traurig sein und einem Dinge beschreiben, die man kennt, aber so noch nicht gewusst hat. Spaß machen, aber nicht auf so eine oberflächliche Art, sondern Musik muss irgendwie einen tief drin berühren, glücklich machen, darf auch traurig machen. Ich hoffe immer, dass ich einfach mit meiner Musik was ausdrücke, was andere Leute auch kennen. Ich mag eine Haut so gerne fühlen und ich mag dich so gerne sehen. Und alles, was du sagst, macht Sinn. Also mein neues Album ist eigentlich ein ganz altes Album. Da gibt es Stücke drauf, die habe ich also vor Ewigkeiten geschrieben. Ich selber nenne es immer Elektrofolk, aber darunter kann man sich, glaube ich, auch nichts vorstellen. Tief in mir drin, tief in mir drin, bin ich verwirrt. Écoutez Niemandsland, une voix libre dans un monde qui ne l'est pas tellement, sur Contrabanda FM 91.4 Barcelone. Vive la liberté, l'égalité et la fraternité dans les ondes. Choice Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 25. Juni 2011. Die Katastrophen und vermischten Meldungen. Die erste Meldung kommt aus Dresden. Bei der illegalen Handyausspähung im Februar hat die Dresdner Polizei noch weit mehr Daten gesammelt als bislang bekannt. Mindestens 1 Million. Anlass war eine Demo, bei der es zu Ausschreitungen kam. Gesammelt wurden die Daten aber auch in Stadtteilen, die gar nicht betroffen waren. Datensammelwut des Big Brother. Washington, Schlappe für Obamas Kriegslust. Der US-Kongress verweigert sich einen Militäreinsatz gegen Libyen. Das Repräsentantenhaus der USA stimmte gegen eine Resolution, die den Kampf amerikanischer Truppen gegen Libyens Regierung unter Gaddafi für ein weiteres Jahr genehmigt hätte. Ja, meine Damen und Herren, Kriegstreiber hier in Europa, jetzt heißt es natürlich die Zungen verdrehen und für friedliche Lösungen stimmen. Wenn die USA bei diesem Massaker nicht mitmachen, dann sieht es schlecht aus für Sarkozy, Cameron und die ganze Kamarilla, die mit ihrer Bombenwut sich daran geklemmt hat. Hollywood, Columbo-Darsteller Peter Falk. Peter Falk auf Deutsch ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Falk galt als einer der bestbezahlten US-Serienstars und war weltberühmt durch seine Rolle als listiger Inspektor Columbo, der so manchen Bösewicht in die Bredouille brachte. Mit Trenchcoat und Zigarre wird er uns immer in Erinnerung bleiben. Der verschmitzte Mann mit dem Glasauge, Peter Falk. Neapel. Neapels Müllberge wachsen wieder. Seitdem ein neuer Bürgermeister am Ruder ist, verhindert die Berlusconi-Regierung den Abtransport des Mülls in andere Regionen. Die Mafia sabotiert derweil die Mülltrennung. Und so wächst Neapels Müllberg. Hinzu kommt noch die große Hitze der letzten Tage und Wochen. Die gleiche Berlusconi-Regierung, die nicht einmal fähig ist, in einer Großstadt die Müllabfuhr zu organisieren, schickt einen gewissen Herrn Mario Draghi auf den Chefsessel der Europäischen Zentralbank. Haha, kann man da nur sagen. Viel Vergnügen beim Beseitigen der Schuldenberge, Herr Draghi. Tripolis. Immer schneller häufen sich die Massaker der NATO-Luftwaffe an libyschen Zivilisten. Am Sonntag, so gestand das Oberkommando der NATO ein, töteten ihre Kampfbomber 9 libysche Zivilisten, darunter 2 Babys. Auch am Mittwoch gab es ein NATO-Massaker. 15 Zivilisten wurden in dem Ort Sorman, 70 Kilometer westlich von Tripolis, von NATO-Bomben getötet. Auch entschuldigte sich die NATO-Führung für die irrtümlich von ihnen getöteten sogenannten Rebellen am vergangenen Donnerstag. Einen feinen Krieg haben diese Herren da vom Zaun gebrochen. Madrid. Laut Angaben der Flüchtlingskommission der UNO, ACNUR, ist die Zahl der Flüchtlinge weltweit auf ca. 44 Millionen gestiegen. Die meisten davon in Pakistan, 1,9 Millionen, gefolgt von Iran, 1,1 Millionen und Syrien, 1 Million. Vom Irak, wollten wir sagen, nicht vom Iran. Das Industrieland, das die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat, ist Deutschland mit 594.000 Flüchtlingen. Bagdad im US-besetzten Irak, das übliche, düstere Szenarium. 2 Autobomben töteten 25 Menschen im Südirak. Solche Art von Meldungen könnten wir täglich wiederholen. Autobomben, mal sind es 7, mal 10, mal 18, mal 25 Menschen, mal sind es Schiiten, mal sind es Sunniten, mal ist es hier, mal ist es da. Ein Kriegsszenarium, ein Massakerszenarium, das ähnlich wie jetzt in Libyen angerichtet wurde von den Herren dieser Welt, um das Öl zu kontrollieren. Washington. Hillary Clinton hat sich verbal für eine Unterstützung der saudi-arabischen Frauen ausgesprochen, die so mutig, so die Clinton, gegen das Fahrverbot für Frauen protestieren. In Saudi-Arabien ist es Frauen verboten, ein Auto zu steuern. Frau Clintons Worte sind natürlich in den Wind gesprochen. Das wissen wir von vornherein. Ob die USA Saudi-Arabien bombardieren werden oder diesem Apartheidsregime zumindest einen Handelsboykott verpassen werden, ist natürlich eine Witzfrage, die wir hier satirisch im Niemandsland stellen. Saudi-Arabien, der beste Partner, Freund und Waffenkäufer der USA, ein Apartheidsregime gegen Frauen. Und noch eine neue Meldung aus dem Herzen des Imperiums USA, Washington. Ein Mann namens James Richard, der ist 59 Jahre alt, schwer krank, überfällt in North Carolina eine Bank, fordert einen Dollar Beute und lässt sich dann widerstandslos verhaften. Richards Kalkül ist folgendes. Er ist einer von 50 Millionen Nordamerikanern, Staatsbürgern eines großen Landes ohne Krankenversicherung. Im Knast, so Richard, werde er als Gefangener zumindest ärztliche Versorgung erhalten. Nun muss er mit etwa einem Jahr Knast rechnen. Als Obama 2007 seine Wahlkampagne begann, gab es in den USA 47 Millionen Menschen ohne Krankenversicherung. Heute, nach 3 Jahren Obama-Regierung, sind es 50 Millionen. 16,7% der US-Bevölkerung ist ohne Krankenversicherung. Peking. Chinas Machthaber lassen den Dissidenten und Künstler Ai Weiwei nach 80 Tagen Haft wieder frei. Ai Weiwei wieder frei. Doch wurde dem Künstler ein Redeverbot erteilt. Er trat am Mittwoch vor die Mikrofone der Presse und sagte nur, dass er nichts sagen könne. Und die letzte Meldung in unserem heutigen relativ kurzen, kleinen Katastrophenblock kommt vom Planeten Saturn. Die Raumsonde Cassini, 1997 in Richtung Saturn geschickt, meldet Sensationelles. Einer der Saturnmonde, Encelado, so heißt er, Encelado, besitzt einen Ozean, einen gefrorenen Ozean mit Salzwasser. Dies geht aus der Analyse der Sonde hervor, die Proben entnommen hat. Es handelt sich um salzige Eispartikel, die vom Mond ins All hochgeschleudert werden. Ein Teil des Geheimnisses der Saturnringe ist damit auch erklärt. Der Ring E speist sich zum großen Teil aus den Emissionen des Salzwassermondes. Dies geht aus einem Bericht der Universitäten Heidelberg und Boulder in den USA hervor, veröffentlicht in dem Fachblatt Nature. Athen, Berlin, London, Paris. Ein Riss geht durch den Kontinent. Er verläuft zwischen denen, die immer mehr Geld brauchen und denen, die es zahlen sollen. Frustriert empörten sich Griechen über Deutsche, Deutsche über Griechen, Portugiesen, Spanier, Italiener. Das politische Friedensprojekt der europäischen Einigung droht im großen ökonomischen Völkerstreit zu enden. In den Schuldnerländern wächst der Widerstand gegen immer neue Sparprogramme. In den Gläubigerstaaten der Unmut über immer neue Milliardenhilfen. Die empörten Bürger erobern die Straßen in Madrid und Athen. Die wahren Finnen das Parlament in Helsinki. 60% der Deutschen lehnen ein neues Hilfspaket für die Griechen ab. Mindestens ebenso groß ist der Athener Widerstand von Opposition und Gewerkschaften gegen den Spardruck der dortigen Regierung. Mit einem Generalstreik versuchten tausende Griechen am Mittwoch vergangener Woche den Zugang zum Parlament lahmzulegen, in dem das neue Sparprogramm verhandelt wurde. Auf die Limousine von Regierungschef Georgis Papandreou, Hilfe, Hilfe, hagelte es Orangen. Andernorts flogen Steine. Mit Tränengas stürzte sich die Polizei auf die Demonstranten, beziehungsweise schützte die Polizei die Volksvertreter vor ihrem Volk. Bis Ende des Monats will Papandreou für 2011 ein weiteres Sparpaket über 6,5 Milliarden Euro schnüren. Die sitzen also am Tisch und schnüren die Milliarden. Und wie wir schon immer so scherzhaft gesagt haben, da wandert doch einiges in die Armani-Anzugstaschen und in die großen Beutel, die man sich da auch vorsichtshalber umgeschnallt hat, um damit nachher nach Hause zu gehen. Also um die Auszahlung für die nächste Kredittranche aus dem Hilfspaket sicherzustellen. Die Demonstranten vor dem Parlament wollten sich damit nicht abfinden. Diebe, Verräter, wo ist unser Geld geblieben? Riefen sie empört. Und zu Recht müssen wir hinzufügen. Wie lange werden die Bürger in den schwachen Euro-Ländern, in Griechenland und Portugal, Irland und Spanien, in den sogenannten PIGS, die harten Reformen hinnehmen? Und wie lange werden die Wähler in den Gläubigerländern tolerieren, dass ihre Regierungen immer höhere Risiken in Kauf nehmen, um den Euro zu retten? Das fragt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Und er kommt zu folgendem Schluss. Spätestens seit ausgerechnet im EU-Vorzeigestaat Finnland die rechtspopulistischen Warenfinnen bei den Parlamentswahlen im April fast 20% der Stimmen einfuhren, ist das politische Establishment in Brüssel aufgeschreckt. EU-weit sind die Skeptiker auf dem Vormarsch. Selbst in Kernländern der Gemeinschaft wie Frankreich und Deutschland wächst die antieuropäische Stimmung. Der Euro, der Europa für immer einen sollte, ist zur größten Gefahr für die Zukunft des Kontinents geworden. Ein Auseinanderbrechen der Währungsunion würde Europa um Jahrzehnte zurückwerfen, vielleicht würde es sich von diesem Schlag auch nie mehr erholen. Seine Stellung ist ohnehin bedroht von den neuen Wirtschaftsmächten Asiens. Wie soll ein fragmentiertes Europa in diesem Wettbewerb bestehen, fragt ängstlich der Spiegel. Auch ein bisschen heuchlerisch, wie wir hinzufügen müssen, denn es gibt ja Alternativen. Deshalb wollen Europas Politiker den Euro um jeden Preis verteidigen. Deshalb beschließen sie ein Rettungspaket nach dem anderen. Sie wollen Zeit gewinnen, sie hoffen, dass sich die Märkte beruhigen und die Reformen greifen. Märkte und Reformen heißt nichts anderes als die Spekulanten bedienen und dem Volk das Geld immer weiter aus der Tasche zu ziehen. Europa wackelt also, finanztechnisch als historisches Projekt ist es schon bankrott. Die Bürger, besonders die Jungen, wie wir auch eingangs in diesem Niemandsland gesagt haben, wissen mit ihrer Union nichts mehr anzufangen. Sie sind bestürzt darüber, dass ihre Regierungen mit ihrem Geld so viel Unsinn veranstalten und gehen zu Millionen auf die Straßen. Wir hatten am Anfang dieses Niemandslands eine Reportage gebracht, wo hunderttausende Bürger allein hier in Barcelona am letzten Sonntag auf die Straßen gezogen sind, um gegen die Raub- und Plünderungspolitik ihrer Herrschaftsparteien und deren Parlamente zu protestieren. Dabei sind die Forderungen der Jugendlichen sogar bescheiden. Sie möchten mehr Bürgerbeteiligung, eine Reform des Wahlrechts, die Macht der Banken beschränken. Auf einem der Plakate stand, wir sind nicht gegen das System ist gegen uns. Das System, das sind natürlich die Banken, die im Vertrauen auf staatliche Rückendeckung spekulieren. Und das sind die Staaten, die sich verschuldet haben, um eben diese Banken zu retten. Besonders jene Staaten, die PIGS genannt werden, Portugal, Irland, Griechenland, Spanien. Wer die Nachrichten über sie nur flüchtig verfolgt, muss zu dem Schluss kommen, dass an ihren Staatsschulden das Schicksal Europas hängt wie an einem dünnen Faden. Zwischen den internationalen Finanzmärkten und den jungen Bürgern Europas gibt es ein überraschendes, einigendes Band, sagt der Spiegel. Beide misstrauen nämlich dem europäischen Projekt, seinen Institutionen, seinen Führern, seiner Währung. In aller Härte ließe sich sagen, dass die EU heute in der Wahrnehmung der allermeisten Bürger von Estland bis Portugal und von Finnland bis Griechenland ein Ding geworden ist, ungefähr wie Franz Kafkas Schloss. Weniger finster vielleicht, aber gleichermaßen geheimnisvoll. Irgendwie omnipräsent, aber konkret kaum je fassbar. Eine bedrängende Macht ohne Gesicht, die entscheidet, wer arm wird oder reich. Das Massenmedium. Und wer auf der Straße sitzt oder nicht. Vielleicht ein paar Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit an dieser Stelle in den Euro-Ländern. Da haben wir an erster Stelle die Niederlande mit der geringsten Jugendarbeitslosigkeit, nur 6,9%. Dann Deutschland mit 7,9%, eine relativ geringe Zahl, ein relativ geringer Prozentsatz von Jugendarbeitslosigkeitsquote bei den 15- bis 24-Jährigen. Malta mit 10% und Slowenien mit 13,6% haben da schon mehr. Dann kommt ein Mittelfeld zwischen 16% und 21%. Es beginnt mit Luxemburg und endet mit Belgien mit 21%. Dann kommt schon die brutale Zone mit Portugal, Italien und Irland. Irland mit 31,3%, ein brutaler Hammer. Und dann kommt die absolute Wahnsinnszone mit Slowakei, Griechenland und Spanien. Spanien ist Spitzenreiter mit 44,4% Jugendarbeitslosigkeit. Das ist die schmählichste, schimpflichste, schändlichste Prozentzahl, die es wohl je in Europa gegeben hat an Jugendarbeitslosigkeit. Pfui Teufel. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium macht. Ach, das Massenmedium. Es geht eigentlich immer um dasselbe. Es geht um die Schraube der Verschuldung, um die Welt der vernetzten Märkte und um das wie ein sogenanntes Naturgesetz funktionierende Ausplündern durch die Spekulanten, das Ausplündern der Staatskassen und der Staatsverschuldungen. Eine Schraube ohne Ende. Die Gläubiger verlieren das Vertrauen in die Schuldner. Die Ratingagenturen, Komplizen natürlich der Spekulanten, nach der Weltfinanzkrise dafür gescholten, viel zu lax gewesen zu sein. Die tun jetzt ihre Arbeit wie gefordert und stufen die Kreditwürdigkeit der Länder mit guten Argumenten, das heißt ihren eigenen Argumenten herab, um die Spekulanten zu bedienen. Daraufhin verlangen die Investoren höhere Zinsen als Prämie für ihre sogenannte Risikobereitschaft, das heißt Wucherzinsen, und um mögliche Zahlungsausfälle schon im Vorfeld abzufedern. Die hohen Zinsen wiederum lassen die Schuldenlast der bedrängten Staaten anwachsen. Und es wirkt, als säßen sie in einer Falle, aus der es kein Entrinnen gibt. Die Griechen wissen, wie sich das anfühlt. Mach das Massenmedium. Dum, dum, dum. Mach das Massenmedium. Dum, dum, dum. Teheran. Das Regime in Teheran hat die prominente Sportfotografin Mariam Macht festnehmen lassen. Die Iranerin wollte zur Frauenfußball-WM nach Deutschland fliegen, kam dort aber nie an. Die letzte Nachricht, die ihre Gastgeberin in Düsseldorf per SMS bekam, juhu, dann war Funkstille. Mariam Maid hatte einen Traum. Die junge Iranerin wollte also, wie gesagt, nach Deutschland reisen, die Spielerinnen ablichten und ein Buch über das Turnier herausbringen. Sie kam nie an. Genau eine Woche ist es her, dass Petra Landers vergebens am Terminal gewartet hat. Die ehemalige deutsche Fußballnationalspielerin hatte Maid eingeladen, die Formalitäten geregelt, das Flugticket gebucht. Doch erst verging eine Stunde, dann noch eine, irgendwann war klar, die 25-Jährige war nicht an Bord der Maschine aus Teheran. Das hat mir die Fluggesellschaft dann auch nach wiederholter Nachfrage bestätigt, sagte Frau Landers dem Spiegel. Jeder Versuch der Kontaktaufnahme schlägt fehl. Das Mobiltelefon ist ausgeschaltet, auch auf E-Mails reagiert Maid nicht. Zunächst dachte ich, sie hätte den Flug verpasst, aber dann hatte ich mir doch langsam Sorgen gemacht, erzählte Landers. Tagelang herrscht Funkstille. Landers, bei der Maid 2 Monate unterkommen sollte, probiert über Freunde in Iran an Informationen zu kommen. Vergebens. Erst am Mittwoch dieser Woche wird offiziell, was Landers insgeheim schon befürchtet hatte. Eine Anwältin in Teheran bestätigt, dass Maid in ein staatliches Gefängnis gebracht wurde. Was ihr vorgeworfen wird, warum der Zugriff so kurz vor ihrer Reise ins Ausland erfolgte, wie lange sie in Gewahrsam bleiben muss, alles noch offene Fragen. Auch Amnesty International hat sich inzwischen in den Fall eingeschaltet. Man nehme die Berichte aus Iran sehr ernst, hieß es. Für weitere Schritte fehlten aber noch konkrete Informationen. Überdenke jetzt dein Leben und sei ehrlich gegen dich selbst. Petra Landers beschreibt Maid als energische junge Frau, die sich voller Begeisterung auf ihren Einsatz bei der WM in Deutschland vorbereitet habe. Wir haben uns während meines Iran-Urlaubs im Februar kennengelernt. Dabei ist auch die Idee für ein Buchprojekt entstanden, berichtet die Fußball-Europameisterin von 1989. Sie ist Fotografin, ich betreibe in Deutschland eine Druckerei. Und Grafiker kannten wir auch. So entstand der Plan für ein Fotobuch über die weniger bekannten Mannschaften im Frauenfußball. Von der FIFA sei Maid für die Spiele der WM akkreditiert gewesen. Sie habe sich voller Eifer in die neue Aufgabe gestürzt. Noch kurz vor dem geplanten Abflugtermin bekam ich eine SMS, in der sie nur Juhu schrieb. Seitdem habe ich nichts mehr gehört. Für Landers ist die Vorfreude auf das sportliche Großereignis in jedem Fall dahin. Wenn ich daran denke, dass Mayram während des Eröffnungsspiels statt im Stadion wohl im Gefängnis sitzt, dann kommen mir die Tränen.

Erst wer knietief im Dispo steht, merkt, dass im Dispo nur eine hübsche Umschreibung für am Arsch ist. Nehmen wir mal einen prominenten Fall. Franjo Poth, das Lebensgefährt von Verona Poth, geborene Feldbusch, stand nach seiner grandiosen Pleite bei der Sparkasse Düsseldorf mit über 10 Millionen Euro in der Kreide. Darauf wären etwa 700.000 Euro Zinsen im Jahr fällig geworden. Selbst für sein Frauchen ein großer Blub. Deshalb hat sich die Sparkasse auf einen Deal eingelassen. Herr Poth hat etwa 1,5 Millionen Euro seiner Schulden beglichen und die Bank verzichtete auf den Rest. Nach dem Motto, entweder ihr nehmt die 15% oder ihr kriegt gar nichts. Die Sparkasse konnte das verkraften. Hätte Herr Poth 100 Millionen Euro Schulden gehabt, hätte die Sparkasse nach dem Staat rufen müssen, um zu überleben. Denn wenn sowohl im Kreditvertrag als auch hinter den Schreibtischen zu viele Nullen im Spiel sind, muss der Steuerzahler bluten. Das nennt man freie Marktwirtschaft. Da gilt nämlich die alte Regel, hast du 1 Million Euro Schulden, bist du in Schwierigkeiten. Hast du 100 Millionen Euro Schulden, ist deine Bank in Schwierigkeiten. Hast du 100 Milliarden Schulden, ist die Welt in Schwierigkeiten. Bis neulich. Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Schnapf durch die Kotze am Kotti. Junks sind benebelt, Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben. Szene schnürsel auf, verzweifelter Suche nach der Szene. Gebierste Mädels, die wollen, dass ich Straßenfeger lese. Halb sechs, meine Augen brennen. Tret auf den Typen, der zwischen toten Tauben pennt. Hysterische Beute keifen und haben Panik, denn an der Ecke gibt es Stress zwischen Tarek und Sam. Tarek sagt, halt's Maul oder ich werd ihm ins Gesicht schlagen. Sam hat die Hosen voll, aber kann auch nicht nichts sagen. Die rote Suppe tropft auf den Asphalt, mir wird schlecht, ich mach die Jacke zu, denn es ist kalt. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich aus. Während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau. Müde Gestalten im Neonlicht, mit tiefen Falten im Gesicht. Die Frühschicht schweigt, jeder bleibt für sich. Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht. Und überall liegt Scheiße, man muss eigentlich schwimmen. Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Ich atme ständig durch den Mund, das ist Teil meines Lebens. Ich fühle mich ungesund, brauch was Reines dagegen. Ich hab einen dicken Kopf, ich muss einen Saft haben. Ich hab dringlichen Bock auf Bagdads Backwaren. Da ist es warm, da geb ich mich meinen Träumen hin. Bei Fatima, der süßen Backwarenverkäuferin. R&B-Balladen, Puppen aus dem parkenden Benz. Feierabend für die Straßengangs. Ein Hooligan liegt nach Frau in den Armen und flennt. Diese Stadt ist eben doch gar nicht so hart, wie du denkst. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich aus. Während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau. Ich bin kaputt und reib mir aus meinen Augen deinen Staub. Du bist nicht schön und das weißt du auch, dein Panorama versaut. Siehst nicht mal schön von Weitem aus, doch die Sonne geht gerade auf. Und ich weiß, ob ich will oder nicht, dass ich dich zum Atmen brauch. Das Lied von der harten Nuss. Wer will einen großen Mann haben, der braucht eine harte Nuss. Weil er einen großen Mann eben mit seiner Nuss aushalten muss. die Nuss des kleinen Mannes ist dem Großen ein Genuss. Was der kleine Mann dann eben mit seiner Nuss aushalten muss. Nur da nicht weich werden, um Gottes Willen nicht weich werden, nur immer ruhig reingehauen auf die Nuss. So ein kleiner Mann macht nämlich immer so ein Theater. Nur nicht drum kümmern, Mann, du bist doch nicht sein Vater. Nur jetzt nicht weich werden, um Gottes Willen nicht weich werden. Nur keine Noblesse, sondern eine in die Fresse, immer eine in die Fresse. Wunderschön freches Lied, gesungen von Gisela May, komponiert von Kurt Weill, der Text von Bertolt Brecht. Wie sozial kann ein Netzwerk sein, dessen Börsenwert auf 100 Milliarden Dollar geschätzt wird? Facebook wird immer dubioser. Da träumt nämlich die CIA. Ein Artikel von Reinhard Jellen heute auf der Feuilleton-Seite der Zeitung Junge Welt. Über gravierende Risiken und unangenehme Nebenwirkungen, die die Internetplattform Facebook nicht nur dem unvorsichtigen Nutzer beschert, informiert Sascha Adamek in seinem Buch Die Facebook-Falle. In der öffentlichen Wahrnehmung gilt der Konzern vor allem als ein riesiges soziales Netzwerk, das den zwischenmenschlichen Kontakt quer über den Globus erleichtert. Doch Facebook Inc. ist keineswegs eine neutrale Kontaktbörse und Mitteilungsplattform, sondern ein kommerziell ausgerichtetes Unternehmen, das in diesem Jahr voraussichtlich 4 Milliarden Dollar einnehmen wird. Facebook erzielt seine Milliardengewinne, indem es die Bequemlichkeit seiner Nutzer nutzt und diese mit bedienungsfreundlichen Tools zu einer weitreichenden Offenlegung ihrer Privatsphäre animiert. Die Daten der Nutzer werden erfasst und gegen Bezahlung an Dritte weitergereicht, welche die Ergebnisse dann zu präzisen Werbezwecken gebrauchen können. Dass dabei nicht nur die Privatsphäre der User, der Nutzer, sondern nach deutscher Rechtsprechung auch Datenschutz und Urheberrecht auf der Strecke bleiben, scheint das Unternehmen, das bei genauerer Recherche immer dubioser wird, nicht zu stören. Sascha Adamek fördert in seinem Buch Brisantes über den Internetgiganten zutage. Das in 70 Sprachen agierende Netzwerk macht sich die Sehnsüchte der Individuen zunutze und bringt sie dazu, in der virtuellen Welt ihr Dasein als Klatschreporter ihrer selbst und Trendscouts zu fristen. Vor allem Letzteres ist für Werbeunternehmen interessant, weil sich bereits vor der Platzierung eines Produktes auf dem Markt Stimmungen und Meinungen der Konsumenten erforschen und etwaige Fehlentwicklungen frühzeitig beheben lassen. Heutzutage ist man aufgrund spezieller Sprachprogramme in der Lage, bereits durch den Tonfall der Bemerkungen Rückschlüsse auf die Bewertung des Produkts durch die Nutzer zu ziehen. An vertrauliche Informationen gelangt Facebook etwa, indem es arglose User mit einer Freunde-Suchfunktion zur Freigabe des Passworts ihrer E-Mail-Accounts verleitet, was, wie Adamek herausgefunden hat, dem Unternehmen den Zugang zu sämtlichen Informationen aus dem Adressbuch der Nutzer eröffnet, einschließlich Namen, Adressen, Geburtsdaten und persönlichen Notizen. Dieser bemerkenswerte Vorgang ermöglicht es dem Konzern, Daten von Menschen zu erschnüffeln, die gar nicht dem Netzwerk beigetreten sind. Auch über das Gefällt-mir-Button, der mittlerweile schon auf 350.000 Websites zu finden ist, in Deutschland zum Beispiel auf bild.de, gelangen die Betreiber der Plattform an Informationen über Nichtmitglieder. Falls man einen entsprechenden Artikel anklickt, setzt Facebook auch, wenn man die Gefällt-mir-Funktion gar nicht aktiviert hat, dauerhaft zwei Cookies auf den PC, die es gestatten, über 2 Jahre lang ein Profil des Nutzers zu erstellen. Abgesehen davon werden durch den Gefällt-mir-Knopf Konsumentenströmungen und Bedürfnisentwicklungen gescannt und für eine zielgruppengenaue Werbung an Dritte weitergegeben. Dass mit diesen Praktiken deutsche Datenschutzbestimmungen unterlaufen werden, bleibt für die in Kalifornien ansässige Firma bislang allein schon deshalb ohne juristische Konsequenzen, weil sie den deutschen Behörden den Einblick in ihre Datenverarbeitungsmethoden weitgehend versagt. Und zwar mit dem Hinweis auf die Tätigkeit der Datenschutzfirma Trustee. In dieses Unternehmen hat 2008 der Facebook-Investor Axel Partners 10 Millionen US-Dollar investiert. Das heißt, die selber schnüffeln, lassen sich aber selber nicht beschnüffeln bzw. in die Karten gucken. Das deutsche Urheberrecht wird nach Adamek durch die Nutzerbedingungen von Facebook verletzt, indem das Netzwerk Bestimmungen für sich reklamiert, die in der deutschen Rechtsprechung gar nicht existieren. Der Journalist hat versucht, die deutsche Niederlassung des Unternehmens ausfindig zu machen, doch war unter der im Handelsregister eingetragenen Adresse in Hamburg nicht einmal ein Briefkasten der Firma zu finden. Wenn man also von Deutschland aus in Kontakt mit dem Unternehmen Facebook treten möchte, kann sich das als komplizierte Angelegenheit entpuppen. Als die Datenschutzbehörde von Schleswig-Holstein dem Unternehmen Bußgelder in Aussicht stellte und eine Frist von 4 Wochen setzte, musste sie 3 Monate auf eine belanglose schriftliche Entgegnung warten. Tja, es ist also wie in einem Steuerparadies. Wie auf den Cayman-Inseln. Man kommt an diese Leute nicht ran. Der Gedanke, dass der Kommunikationsriese neben kommerziellen auch politische Ziele verfolgen könnte, drängt sich auf, wenn man die Ausführungen Adamecks zu den Schlüsselfiguren des Unternehmens liest. Zwar sind vom Facebook-Erfinder Mark Zuckerberg keine politischen Aussagen überliefert, aber bereits vom ersten Investor, dem berüchtigten deutschen Hedgefondsmanager und PayPal-Gründer Peter Thiel, ist bekannt, dass er die neokonservative Bewegung in den USA unterstützt. Gegner des Multikulturalismus ist, die Rolle des Staates weiter zurückdrängen will, Probleme wie soziale Verwerfungen und die Klimaerwärmung nicht anerkennt und die Konflikte der Welt durch die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz zu lösen trachtet. Daneben sitzen in den Reihen der Facebook-Investoren Leute wie Howard Cox, der wiederum im Aufsichtsrat von InQtel tätig ist, einem Unternehmen, das laut Adamek von der CIA gegründet wurde und seinerseits Visible Technologies unterstützt, das im Auftrag diverser Produkthersteller und des CIA die Inhalte auf hunderten Webseiten untersucht. Unlängst zeigte sich CIA-Vizepräsident Christopher Satinsky höchst erstaunt über die Tatsache, dass Unmengen von Menschen dem Unternehmen bereitwillig Telefonnummern, Fotos, Adressen und Informationen über ihre Religion, ihre politischen Ansichten, ihre Freunde und Bekannte überlassen. Die Webseite sei ein wahr gewordener Traum für die CIA, fand Satinsky. Sollten also tatsächlich Verbindungen des Unternehmens zum amerikanischen Geheimdienst bestehen, würde Facebook diesem Unternehmen Unsummen an Geld und Zeit ersparen. Das propagierte Bild einer Internetdemokratie, die in der Lage ist, zum Beispiel in Nordamerika Diktaturen zu stürzen, wird also in Nordafrika Diktaturen zu stürzen, wird also von Adamek um die reale Möglichkeit des flächendeckenden Pentagon-Zugriffs auf persönliche Daten ergänzt. Schließlich lauern auf jedes Facebook-Mitglied Gefahren wie das Cybermobbing, da die Kontakte zu den Freunden in Gänsefüßchen leicht entschlüsselt werden können und sich das Netzwerk gut zur effizienten, publikumsgenauen Verbreitung von Verleumdungen und Gerüchten eignet. Auch Personalchefs gelangen durch Facebook an Informationen über Bewerber, die sie sonst nur mit Glück über großem Aufwand recherchieren könnten. Nach einer DIMAP-Studie im Auftrag des Verbraucherschutzministeriums im Jahr 2009 tummeln sich rund ein Drittel der deutschen Unternehmen zwecks Durchleuchtung potenzieller Mitarbeiter in sozialen Netzwerken, wobei sie die Saufgewohnheiten der Selbstdarsteller weniger störend als kritische Kommentare zu Arbeitsbedingungen finden. Wer aber nun seine Einträge im Facebook löschen möchte, wird eine unliebsame Erfahrung machen. Denn mit der Deaktivierung des Facebook-Kontos ist keineswegs das Facebook-Profil verschwunden, sondern man bleibt im Netzwerk als passives Mitglied erhalten. Um in die netzwerklose Freiheit zu gelangen, muss umständlich die entsprechende Funktion auf der Hilfeseite gefunden werden. Und selbst dann sind die Facebook-Spuren im Netz nicht automatisch verschwunden, sondern können über Suchmaschinen wie Google, das seit 2008 Facebook-Auftritte speichert, aufgefunden werden. Wer diese Spuren tilgen möchte, muss schon direkt mit Google Kontakt aufnehmen. Adameks Buch zeigt, dass beim Umgang mit Facebook höchste Vorsicht geboten ist und dass man, sofern man auf eine Mitgliedschaft nicht lieber gleich verzichten will, zumindest nicht so blöd sein soll, sein Passwort zu offenbaren. Der Autor heißt Sascha Adamek. Die Facebook-Falle ist der Titel, wie das soziale Netzwerk unser Leben verkauft. erschienen bei Heine in München 2011, 351 Seiten. Das Buch kostet 16,99 Euro. Sascha Adamek, A-D-A-M-E-K. Zum Ende unserer heutigen Sendung, wie immer, ein paar Kulturnotizen. Zuerst einmal ein Film, ein interessanter Film, der in Deutschland etwa Mitte Mai in die Kinos gekommen ist und der die Finanzkrise und ihre direkten Auswirkungen auf die Schweißer Brigade einer Werft in Wismar beschreibt. Eine Arbeiter- und Arbeitsdokumentation im besten Sinne. Der Film heißt Wadans Welt. Eine positive Kritik ist in dem EPD-Film-Kinomagazin erschienen. Die Ausgabe ist vom Mai 2011. Worum geht es? In dem Film geht es darum, dass eine deutsche Werft von russischen Investoren gekauft wird. Die Werft wird kurzerhand in das russische Wadan umgetauft für Wotan. Wadan, Wadans Welt. Mein Opa war hier auf der Werft gewesen, mein anderer Opa auch. Ja. Wenn man sagt, ich arbeite auf dem Werf, das ist schon was. Wadans Welt, ein Film über die Würde der Arbeit. Die Börse gegangen ist, ne, diese Werften zu Stück Papieren gemacht wurden, ne, und wie sie dann von Hand zu Hand gereicht wurden. Und wir konnten eigentlich nur zugucken. Wir sind immer die Doofen, denken, wird gut. Und was ist heute? Heute haben wir erfahren, sind wir eigentlich arbeitslos. Aber ich habe gesagt, wer geht für so einen Hungerlohn, auf Deutsch gesagt, in diese Knochenschmiede? Ich. Ja, wo soll ich sonst hin? Ist doch so. Ja, es ist so. Machen wir so eine Spur. Ich werde 44. Knoll, du kannst bei deiner Frau Zeitung austragen. Da verdienst du mehr und hast mehr Freizeit. So wieder recht, ja. Der Dieter Selastro wird eingestellt. Werner? Mhm. Nö, Werner ist ein Zoll. Aber Christian, der ist noch frisch. Der ist frisch für den Tonschuhen. Wadan ist das russische Wort für Wotan, den mächtigsten der germanischen Götter. 2008 haben russische Investoren nach dem Besitzerwechsel die ehemalige MTW-Werft in Wismar auf den Namen neu getauft, Symbol der Besitzergreifung, ebenso wie einschmeichelnde Anbiederung an die Beherrschten. Die allerdings folgten den Feierworten der neuen Herren bei der Betriebsversammlung mit eher skeptischem Blick. Im Film ist das sehr eindrucksvoll geschildert, man lässt die Arbeiter antanzen, sich in Reih und Glied aufstellen. Die neuen Herren stehen auf einem Podium. Es ist ein Kammerorchester herbeigeholt worden und das Ganze bekommt Weihen. Sehr zweifelhafte Weihen. Ein skeptischer Blick also auf diesen Vorgang. Schließlich ist es nicht der erste Neuanfang mit Besitzerwechsel. Seit 1951 war der als VEB, volkseigener Betrieb, Matthias Thesen Werft Wismar gegründete Betrieb größter Arbeitgeber der kleinen Hafenstadt. Jede dritte Familie der 45.000 Einwohner ist irgendwie mit der MTW verbändelt. Nach dem Mauerfall kam die Werft erst zu Bremer Vulkan und wurde dann an eine norwegische Firma vertickert. Auch, soweit sei vorausgegriffen, mit dem Erwerb durch Herrn Burlakow aus Moskau ist die Krisengeschichte längst nicht vorbei. Wie viele gelungene Dokumentarfilme, so schreibt das Filmmagazin EDP Film in der Ausgabe vom Mai 2011, wie viele gelungene Dokumentarfilme verdankt auch Wadans Welt neben Entschlossenheit und Geduld sein Gelingen zu einem großen Teil dem Zufall. Denn Regisseur Dieter Schumann wollte in Wismar eigentlich einen Film über das größte Passagierschiff der Welt drehen, als die Finanzkrise über den Betrieb hereinbrach. Plötzlich war alles anders und es lag eine viel spannendere Geschichte in der Luft. Der Ort, also die Werft, ist ein Kosmos für sich. Von Feuer und Rauchschwaden, Wasser und sprühenden Funken durchweht. Wadans Welt. Das sind Hallen, in denen rostige Stahlplatten zu Schiffsungetümen geschweißt werden. Kräne und Trossen, die die schweren Bauelemente mit viel Getöse an ihren Platz bringen. Und es sind die Arbeiter, die all das bedienen, herumhämmern und schweißen. Es ist harte Arbeit. Und es sind vor allem proletenstolz beseelte Männer, von proletenstolz beseelte Männer, aus Familien, die oft seit Generationen im Schiffsbau sind. Auch wenn doch mal eine von anderswo dazukommt. Mit ihren Schutzausrüstungen erinnern die Schweißer an archaische Ritter. Zu Hause herrscht latent patriarchalischer Kleinbürgerscham. In Wadans Welt haben Frauen sowieso nichts zu sagen. Selbst die Betriebsrätin macht mit ihren symbolischen Aktionen eine eher lächerliche Figur in diesem Film. Wadans Welt bleibt bis auf eine mythologische Rahmenerzählung ganz nah an seinen Helden, hat aber große Anstrengungen auf ein Sounddesign gelegt, das die Raumatmosphäre der Halle und ihre Klänge aus schwerem Stahl und Rollwinden in einen dichten Soundtrack verwandelt. Solche rundum sorgfältig gemachtes Filmhandwerk, das statt künstlich aufgesetzter Audiokonzepte aus dem Material selbst entwickelt wird, ist heutzutage eher selten. Schumanns Drama aus der ganz real existierenden Arbeitswelt zeigt wieder einmal, dass die packendsten Geschichten doch das Leben selbst schreibt und entgeht der Versuchung, seinen Stoff künstlich aufzuputschen. So ist der Film nicht zuletzt auch eine Hommage an eine langsam untergehende Arbeiterkultur mit Stulle und Thermoskanne vor dem Umkleideschrank. Nur die Bild-Zeitung neben der Kaffeetasse wird wohl leider bleiben und stört. Deutschland 2010, Wadans Welt, Regie Peter Schumann. Zwei Veranstaltungstipps noch für die kommende Woche. Für den 28. Juni ist Folgendes zu vermelden. Im Gran Teatre del Liceo hier in Barcelona gibt es die Schlusstagung, die Schlussvorstellung der Deutschlandwochen in Spanien. Wir lassen die Deutschlandwochen mit einem außergewöhnlichen Konzert ausklingen, so heißt es in der Broschüre des Goethe-Instituts. Spark, die klassische Band, besteht aus 5 musikalischen Individualisten unterschiedlicher Herkunft. Deutschland, Schweiz, Ungarn, Slowakei und Böhmen. Die Gruppe erobert die Bühne mit 30 verschiedenen Flöten, 3 Streichinstrumenten, 2 Pianisten, Stimmeinlagen und der Lust am spontan improvisierten Moment. Unerhörte Klänge, Kammermusik, die zündet. Gran Teatro del Liceo an der Rambla 51 bis 59 am 28. um 12 Uhr mittags. Eintritt gibt es auf Einladung. Und für alle Fans des modernen Tanzes, Sascha Walz im Mercat de les Flors in der Calle Lleida 59 hier in Barcelona vom 28. bis zum 29.06. jeweils um 21 Uhr. In Continuo führt Sascha Walz wesentliche Elemente ihrer Arbeit der vergangenen 10 Jahre zusammen. Das Stück erzeugt ein Spannungsbild choreografischer, musikalischer und bildnerischer Energieströme. Der Titel steht auch für die Kontinuität der nicht enden wollenden Kräfte der Natur. Gemeinsam mit 24 Tänzern entwirft sie eine großartige und archaische Choreografie. Sascha Walz, eine der wichtigsten deutschen Choreografinnen, begeisterte das Publikum in Barcelona mit ihrem Stück Dido und Athenas beim Greg 2008. Zu sehen am kommenden 28. und 29. Juni um 21 Uhr. Viel Spaß! Und wir von Niemandsland müssen jetzt raus. Unsere Sendung ist mal wieder in rasender Eile vorbeigegangen. Wie gesagt, heute sind wir hier nicht live im Studio, sondern die Sendung wurde eingespeist über den Computer. Fantastisch, das geht. Es ist Samstag, der 25. Juni 2011. Die Sendung wird natürlich nächste Woche wiederholt und ab Dienstag auch in unserem Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Bis nächsten Samstag. Ein wunderschönes Wochenende. Wünsche Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihr Detlef Jeskatz. Jo, agur, auf Wiederhören.